Drittens. Wer reich ist, sollte sich schuldig fühlen. Das Postulat. Man muss nur ein wenig nachdenken, um zweifelsfrei herauszufinden, dass die Quellen von überdurchschnittlichem Wohlstand und Reichtum fast immer moralisch zweifelhaft sind. Zahlreiche große Denker von Rousseau bis Marx haben darauf hingewiesen, dass die Erde ursprünglich allen und damit keinem gehörte. Niemand hatte das Recht, sich einfach Land anzueignen. Wenn er nicht durch schiere Gewalt zu Reichtum kam, dann geschah das, indem er die Arbeitskraft anderer ausbeutete und sich die Werte aneignete, die von anderen geschaffen wurden. So kam die materielle Ungleichheit in die Welt, die alle anderen Ungleichheiten nach sich zog. Auch das praktische Scheitern sozialistischer Wirtschaftsformen hebt diese unvergängliche Erkenntnis des Marxismus nicht auf. Man muss sich nur die Quellen heutigen Reichtums anschauen, um schnell zu einem Urteil zu kommen, das genau diese Sicht bestätigt. Die häufigste Quelle von Reichtum ist die Erbschaft, und sie ist zugleich die ungerechteste. Hier entscheidet der Zufall der Geburt, in welchem Umfang jemand ganz ohne eigene Leistung Anspruch auf die Dienste und Güter hat, die andere geschaffen haben. Die Aussicht auf Erbschaft verdirbt aber den Charakter und macht die Menschen schlaff. Zudem gibt sie wirtschaftliche Macht in falsche Hände. Gerecht wäre es, wenn alle größeren Vermögen an den Staat fielen, sobald der Eigentümer verstorben ist. Sicher das Reihenhaus der Eltern und ein Geldbetrag von maximal 50.000 Euro könnten vielleicht an die Kinder fallen. Aber der Rest sollte der menschlichen Gemeinschaft, also dem Staat, zustehen, damit über die Verteilung der gesellschaftlich erworbenen Reichtümer auch demokratisch entschieden werden kann. Mit Reihenhaus ist aber auch Reihenhaus gemeint. Die Luxusvilla im Grunewald gehört nicht dazu. Leider gibt es bei dieser gerechten und durchgreifenden Erbschaftslösung ein Problem mit dem Privateigentum an den Produktionsmitteln. Die würden dann ja irgendwann alle dem Staat gehören. Das ist leider seit dem Scheitern des Sozialismus zu einem gesellschaftlichen Tabu geworden. Immerhin sind die Banken ja schon großenteils verstaatlicht. Vielleicht kann man in einigen Jahren auch über das sozialistische Eigentum wieder freier denken. Die nächste Quelle des Reichtums ist erfolgreiches Wirtschaften im kapitalistischen System. Das ist zwar gar nicht zu trennen von der Erbschaftsfrage, aber auch wenn man die ausklammert, stehen einem die Haare zu Berge. Nehmen wir nur ein paar Beispiele. Der Springer-Konzern hat in den 50er Jahren die Grundlagen eines Milliardenvermögens mit antisozialistischer Hetze gelegt und die Proletarier durch die Bild-Zeitung verdummt. Das war wirklich infam. Der Volkswagen-Konzern lenkt das sauer verdiente Geld von vielen Millionen Werktätigen in aller Welt auf seine Produkte und gaukelt ihnen vor, wenn sie einen Golf kaufen, besäßen sie schon einen Porsche im Geiste. Und damit mehren diese arglosen Verführten den schon jetzt unanständigen Reichtum der Familien Piëch und Porsche, deren Kübelwagen vor 70 Jahren die deutschen Aggressoren bis nach Stalingrad gefahren haben. Anders, aber nicht besser, ist es mit dem Aldi-Konzern. Da haben zwei Brüder vor 70 Jahren den kleinen Kolonialwarenladen ihrer Eltern geerbt. Und dann fingen sie an, die Notlage der arbeitenden Klassen in Westdeutschland auszubeuten, indem sie ganz billig Lebensmittel anboten. Das ging natürlich zu Lasten der Qualität ihres Angebots und fand auf dem Rücken ihrer Arbeitnehmer statt. Die mussten ständig hetzen und das Vermögen der beiden Brüder mehren. Die Kunden hatten gar nichts davon. Lieblose Massenware aus Kartons, gar nicht Bio und vom Bauernhof. Und auch das benachteiligte die Unterprivilegierten. Wären nämlich die Lebensmittel bei Aldi nicht so billig, dann müsste der Hartz-IV-Regelsatz viel höher sein. Stattdessen besitzt die Familie Albrecht ein Vermögen von geschätzten 31 Milliarden Euro, alles zusammengerafft von den kleinen Leuten. Bill Gates kam zu einem Vermögen von 61 Milliarden Dollar, nur weil er vor 30 Jahren das schreckliche MS-DOS-Programm an IBM verkauft hat. Später dann hat er die ganze Welt mit Windows monopolisiert und aus den Kleinbeträgen von Hunderten von Millionen Werktätigen ist sein Milliardenvermögen entstanden. Und dann ist er noch rechtzeitig bei Microsoft ausgestiegen, ehe der Niedergang der Firma begann. All die Softwarefehler und die unübersichtliche Benutzerführung, mit denen sich die kleinen Leute rumärgern, kümmern ihn gar nicht mehr. Warren Buffett hat für sein Vermögen von 44 Milliarden Dollar gar nichts Produktives geleistet, sondern nur Firmen gekauft, wenn sie billig waren, und gewartet, bis sie teurer wurden. Deshalb ist er jetzt der drittreichste Mensch der Welt. Hasso Plattner gründete 1972 in Deutschland die Softwarefirma SAP. Da ist er längst ausgestiegen und jetzt hat er ein Privatvermögen von ungefähr 5 Milliarden Euro. Das ist ungerecht, denn die Werte haben doch seine Mitarbeiter geschaffen. Er hat lediglich ein paar Ideen beigesteuert. Aber jetzt kommt das Schlimmste. Diese Superreichen fangen an, ihr dubios erworbenes Vermögen zu spenden. Wahrscheinlich wollen sie ihr schlechtes Gewissen beruhigen und ihren Ruf aufpolieren. Bill Gates gibt den größten Teil seines Vermögens in eine Stiftung, die nach ihm und seiner Frau benannt ist. Mit dem Geld soll die Bildung verbessert und Malaria bekämpft werden. Warren Buffett will den größten Teil seines Vermögens in dieselbe Stiftung geben. Und jetzt hat auch noch Hasso Plattner angekündigt, mindestens die Hälfte seines Vermögens zu spenden. Wenn andere das nachmachen, sind hier Hunderte von Milliarden in der Hand von Reichen, die ganz ohne demokratische Legitimation entscheiden, welche Entwicklungshilfe sie geben wollen, welche Armutsprogramme sie unterstützen wollen, welche Forschung sie fördern wollen. Das ist wirklich die Usurpation des Staates durch das Kapital. Viel besser wäre es doch gewesen, denen rechtzeitig alles wegzusteuern. Dann könnten jetzt demokratisch gewählte Parlamente die richtigen Schwerpunkte setzen und müssten weniger Schulden machen. Diese Leute wollen offenbar für ihr den Staat usurpierendes Verhalten noch gelobt werden. Kürzlich hat der SPD-Bundestagskandidat Christian Nürnberger festgestellt, dass Hasso Plattner für seine Milliardenspende keinen Applaus verdient. Die Vermögensgewinne mit SAP seien gar nicht das Verdienst von Hasso Plattner. Sicher werde er ein paar Einfälle beigesteuert haben, aber entscheidend sei doch wohl, dass ihm der deutsche Staat eine gute Ausbildung bezahlt hat, ohne die ihm diese Einfälle gar nicht gekommen wären. Zu Recht sagt Nürnberger, wer will da noch glauben, dass Plattners eigene Leistung schwerer wiegt als die Summe der glücklichen Fügungen? Moralisch gesehen stehe Hasso Plattner der größte Teil seines Vermögens gar nicht zu. Folgerichtig schlägt Nürnberger vor, Plattner solle nach 70 Jahren voller Erfolge bescheiden ins Glied zurücktreten, dem demokratischen Gemeinwesen, das viel für ihn getan hat, die Milliarden geben und sagen, entscheidet ihr nach demokratischen Regeln, was damit geschehen soll. Wie gut, dass solche urteilsstarken Menschen in den Deutschen Bundestag streben. Keineswegs weniger kritisch zu beurteilen ist die Situation bei jenen Wohlhabenden, die nicht ganz so große Reichtümer gesammelt haben. Nehmen wir zunächst die unanständig hohen Bezüge von vielen Managern, die zu ihrer Leistung außer Verhältnis stehen. Die meisten Bonussysteme dienen nur dazu, die Manager an die Verwertungsinteressen des Kapitals zu binden. Darum ist es auch falsch, wenn künftig die Aktionäre über die Bezahlung der Vorstände entscheiden. Da würde man ja den Bock zum Gärtner machen. Über die Boni der Banker ist alles gesagt. Die braucht man gar nicht mehr zu erwähnen. Da werden ja schon die Kapitalisten schamrot. Auch viele Handwerksfirmen nutzen die Notlage der Menschen aus. Nehmen wir nur den Installateur eines Nachbarn. Der Schlauch an seiner Waschmaschine war undicht. 2 Mann inklusive Fahrkostenpauschale, Material und Mehrwertsteuer kosteten 257,58 Euro. Bei einem Hartz-IV-Empfänger wäre das schon fast dessen gesamter Regelsatz gewesen. Aber der Eigentümer der Firma fährt einen funkelnagelneuen BMW 530i. Bei dem Anblick springt einem doch die soziale Schieflage voll ins Gesicht. Der Chirurg um die Ecke hat gerade mit seinen 3 Kindern eine 3-wöchige Fernreise nach Indien unternommen. Das muss doch mindestens 10.000 Euro gekostet haben. Klar, dass man sich das leisten kann, wenn man Chefarzt ist und sich an lauter überflüssigen Operationen bereichern kann. Die kleinen Leute zahlen das alles mit überhöhten Krankenkassenbeträgen. Aber auch die Anwälte. Die einen verdienen ihr Geld, indem sie die Klienten zu überflüssigen Prozessen verleiten und die anderen, indem sie die Wirtschaftskriminellen vor ihrer gerechten Strafe beschützen oder neue Steuerschlupflöcher erfinden. Stundensätze von 400 Euro haben noch nichts mit Leistung zu tun. Und all die Kosten können die Klienten noch von der Steuer absetzen. Das heißt, die kleinen Leute kommen zur Hälfte dafür auf, weil der Staat, auf dessen Hilfe sie angewiesen sind, dadurch ärmer wird. Oder nehmen wir diesen krassen Typen mit dem roten Buch, in dem er sich über Kopftücher und Kinderzahlen ausgelassen und seinen Lesern Angst gemacht hat. Die Werktätigen haben das gekauft wie verrückt und gar nicht gemerkt, was für eine Natter am Busen des Sozialstaates sie damit nähren. Da lobe ich mir doch das andere rote Buch, die Mao-Bibel. Die gab es überall umsonst. Da merkt man sofort, wo die Menschenfreunde und wahren Sozialisten sitzen. Aber am schlimmsten sind all die Streber und Ehrgeizlinge, die vor dem Chef buckeln, ihren Kollegen durch schnelles und gutes Arbeiten die Preise verderben, ständig neue Einfälle haben, den ganzen Laden durcheinander bringen, die kleinen Leute mit einer Fortbildung quälen und mindestens doppelt so viel verdienen wie diese. Ganz ehrlich, 50% mehr sind ja noch tolerabel. Aber bei doppelt so viel hört der Spaß auf. Das gehört entweder verboten oder weggesteuert. Früher waren wir da schon mal weiter. Als Heidemarie Witschereck-Zeul vor 40 Jahren JUSO-Vorsitzende war, da haben die JUSOs 1974 vorgeschlagen, alle Gehälter bei 5.000 Mark zu kappen. Das war genau doppelt so viel, wie die Heidi damals als Lehrerin bekam. Das war ein guter Vorschlag. Wie anders sähe doch die Welt aus, wenn sie damals damit durchgekommen wären. Selbst die Mauer würde noch stehen und wir hätten Milliarden gespart, weil die Ossis gleich drüben geblieben wären. Eigentlich schade. Eine Ausnahme muss man natürlich machen. Im Fußball können wir nur die Besten gebrauchen. Wie soll sonst eine deutsche Mannschaft je in die Champions League kommen? Und wenn so ein Ankauf von Real Madrid 50 Millionen Ablöse kostet, wie das Beispiel Özil zeigt, dann kostet er das eben. Von nichts kommt nichts. Vom Geiz hat der deutsche Fußball nicht seine Weltgeltung. Und natürlich hat auch der Vettel sein Geld verdient, wie früher der Schuhmacher. Ob der jetzt 80 oder 100 Millionen im Jahr kriegt, ist ganz egal. Das ist es doch wert, schon wieder einen deutschen Champion in der Formel 1 zu haben. All die Sportgrößen geben ihr Geld ja auch aus. Die bedrohen nicht die künftige Gleichheit, indem sie Firmen gründen, zu Kapitalisten werden, ihren Kindern Macht und Reichtum vererben und die einfachen Bürger durch die Gegend scheuchen. Eine Gruppe von Wohlhabenden habe ich noch ausgelassen. Und das ist die schlimmste. Die arbeiten nicht mal für ihr Vermögen. Die sparen ganz einfach. Die sind sozial völlig verantwortungslos. Jahrzehntelang schädigen sie die Wirtschaft, indem sie kaum ins Restaurant gehen, zum Abendessen Leitungswasser trinken, ihren Kleinwagen 15 Jahre fahren, in Bausparverträge einzahlen und eine Lebensversicherung bedienen. Dann wohnt der eine Kollege als Rentner im schuldenfreien Haus und macht im Jahr zweimal Urlaub auf Mallorca. Der andere dagegen ist dem Mietwucher des freien Wohnungsmarktes ausgesetzt und als Rentner kann er sich statt Urlaub allenfalls einen Ausflug an den Wannsee leisten. Da sind zwei Gleiche, die lebenslang etwa dasselbe getan und verdient haben, am Ende zu Ungleichen geworden, nur weil der eine mehr gespart hat. Das ist nicht in Ordnung. Ungleichheit führt zu Neid. Und Neid vergiftet die Gesellschaft. Dafür sind aber nicht die verantwortlich, die den Neid verspüren. Was können sie für ihre völlig gerechtfertigten Gefühle? Dafür sind die verantwortlich, die den Neid verursachen, nämlich die Wohlhabenden und Reichen. Hier wartet wirklich eine politische Gestaltungsaufgabe. Schon in der Bibel steht, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher durch die Himmelstür. Ich bin zwar nicht gläubig, aber wenn ich keine Kirchensteuer zahlen müsste, könnte ich für diesen Satz glatt wieder in die Kirche eintreten. Die Wirklichkeit. Die Kirche in Deutschland lebt jedenfalls gut von der durch den Staat eingezogenen Kirchensteuer der Reichen. Bei der evangelischen Kirche in Deutschland kommen 5% der Kirchenmitglieder für 70% der Einnahmen auf. Wohl deshalb forderte der EKD-Ratspräsident Nikolaus Schneider auf dem Kirchentag 2013 in Hamburg: höhere Steuern, mehr Umverteilung. Reichtum und Moral. Es wäre sehr befriedigend im Sinne einer höheren Gerechtigkeit, wenn diejenigen, die gar nicht reich sind oder jedenfalls nicht so reich wie jene, mit denen sie sich vergleichen, den Trost hätten, dass sie dafür die besseren Menschen sind. Das lässt sich allerdings weder empirisch beobachten noch theoretisch begründen. Selbst in grauer Vorzeit, als bei der sogenannten ursprünglichen Aneignung das Recht des Stärkeren herrschte, bedeutete das nicht, dass der Schwächere der bessere Mensch war. Er war halt nicht so stark. Nicht mehr und nicht weniger. Auch die heutigen Quellen des Reichtums stehen jenseits moralischer Kategorien. Der Erbe erbt zwar, das macht ihn aber weder besser noch schlechter als den Zeitgenossen, der keine vermögenden Eltern hat. Wer durch unternehmerische Tätigkeit oder anderweitigen beruflichen Erfolg zu Reichtum kommt, mag Glück gehabt haben. Häufiger aber waren seine eigenen Leistungen im Spiel. Beides, Glück oder eigene Leistung, ist grundsätzlich unabhängig von Moral. Der größte Teil des persönlichen Wohlstands entsteht durch Unterschiede beim Sparverhalten. Auch das ist eine moralfreie Kategorie. Regelmäßige Fernreisen oder ein neues Auto sind der Tilgungsrate für das eigene Haus moralisch weder über- noch unterlegen. Es ist nicht einmal verwerflich, reich zu heiraten. Der Erwerb von Vermögen, vorausgesetzt, er kommt nicht durch kriminelle Handlungen zustande, entzieht sich also moralischen Kategorien. Es ist auch nicht zu erkennen, wie der schiere Besitz den Charakter verderben könnte. Wer andere nichts weggenommen hat und seine Steuern pünktlich bezahlt, ist auch andere nichts schuldig. Wenn er spendet oder sich in gemeinnützigen Projekten engagiert, umso besser. Das deutsche Abgabensystem sorgt sowieso dafür, dass der Wohlhabende weit überproportional zu den Kosten des Gemeinwesens beiträgt. Auf 10% der Einkommenssteuerpflichtigen entfallen 50% des Steueraufkommens. Natürlich handeln jene verwerflich, die dem Fiskus Steuern hinterziehen. Sie wehren sich mit illegalen Mitteln gegen den Versuch des Staates, ihnen etwas wegzunehmen. Damit sind sie aber noch keine Diebe. Wer stiehlt, nimmt nämlich etwas, das ihm noch nie gehört hat. Allerdings unterschlagen sie, indem sie sich etwas aneignen, was sie schon in Besitz haben, aber von Rechts wegen nicht behalten dürfen. Zu Recht empört die Entdeckung prominenter Steuerhinterzieher die Öffentlichkeit, sei es im Jahre 2008 Klaus Zumwinkel, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post, oder im Frühling 2013 Uli Hoeneß, der Präsident des FC Bayern. Eine Systemfrage ist das allerdings nicht. Heute werden ganz einfach mehr Steuerflüchtlinge entdeckt als früher. Ihre Zahl und relative Bedeutung hat aber gerade wegen der Entdeckungswahrscheinlichkeit abgenommen. Die teilweise sicherlich unfreiwillige Steuerehrlichkeit hat mithin zugenommen. Mit der Weltfinanzkrise 2008 oder der bis heute ungelösten Euro-Krise hat die Frage der Steuerehrlichkeit gar nichts zu tun. Auch wenn das tief empfundene Ressentiment bei vielen Journalisten des Feuilletons, die sich unterbezahlt fühlen, immer wieder solch einen Zusammenhang herstellen möchte.